Dazu kommt aber noch etwas anderes. Wo immer sich in einem Lande Unruhen bemerkbar machten, da war England eifrig bemüht, diese Unruhen zu schüren und die Aufrührer mit Geldmitteln reichlich zu unterstützen. Das hat schon Deutschlands größter Staatsmann Bismarck mit scharfem Blicke klar überschaut. Fremde Staaten mit Hilfe der Revolution bedrohen, ist heutzutage seit einer ziemlichen Reihe von Jahren das Gewerbe Englands. Wer Bismarcks Zeugnis vielleicht nicht gelten lassen will, dem sei vorgehalten, dass der italische Ministerpräsident Bruder Salandra am 3. April 1916 anlässlich eines Besuches des englischen Ministerpräsidenten Bruder Asquith selbst an jene Dienste erinnerte, die seinerzeit die englischen Premiers Gladstone und Palmerston der italischen Revolution geleistet hatten. Welche Rolle die Brüder Buxton auf dem Balkan spielten, ist so allgemein bekannt, dass man darauf nicht näher einzugehen braucht. Ebenso wurde die revolutionäre Sache in Portugal, in Brasilien, in China, in Persien und so weiter von England aus mit Geldmitteln ausgestattet. Was aber hat das mit den Freimaurern zu tun? Sehr viel. Ohne Geld lässt sich heutigen Tages eine Revolution noch weniger machen als je in früheren Zeiten. Das Erste, was die Revolutionsmänner brauchen, ist daher Geld, Geld und wieder Geld. Siehe Spartakusleute und die bolschewistischen Millionen. An wen aber können sie sich ungefährdet wenden? Wenn sie Freimaurer sind, und das ist die Regel, denn die Freimaurerei bildet heutzutage eine Art wechselseitiger Versicherungsgesellschaft gegen Verhaftung und Hinrichtung, so brauchen sie bloß die Füße in den rechten Winkel zu stellen und die Hilfe ihrer Brüder anzurufen. Das Weitere vollzieht sich dann mit derselben Regelmäßigkeit und Genauigkeit wie ein per Post übergebener Auftrag in Friedenszeiten. Der Freimaurer empfiehlt den Bruder weiter, wieder an einen anderen Freimaurer und so fort. Verschwiegenheit ist hier wirklich Ehrensache, denn kein Bruder darf den anderen je verraten, zumal Empörung und Aufruhr keine maurerischen Vergehen sind. So gelangt denn schließlich der Wunsch der Empörer zur Kenntnis eines Freimaurers, der in der Regierung sitzt, und wenn halbwegs Aussicht auf Erfolg besteht, so wird die geldliche Hilfe auch gewährt. Das macht weiter keine Schwierigkeiten. Die Engländer sind geborene Kaufleute und ausgezeichnete Rechenmeister. Sie wissen daher sehr genau, dass sie ihre Kosten immer wieder mit Zinsen und Zinseszinsen hereinbringen. Und vor allem, sie sind großzügig. Im englischen Budget besteht ein Ausgabeposten von kolossaler Höhe, über welche noch nie ein Finanzminister von einem Parlamentsmitglied um Aufklärung ersucht wurde. Das ist das berühmte Konto E, für das alljährlich 5 Millionen Pfund Sterling, nach unserem Gelde 125 Millionen Kronen, ausgeworfen werden. Wem diese Summen zunächst zur Verfügung stehen, ist ebenfalls bekannt. Dem Agitationsamt für die Verwirklichung politischer Ziele. Dazu gehört die Unterstützung revolutionärer Bewegungen im Ausland ebenso wie die Veranstaltung und Durchführung politischer Meuchelmorde. Wir wissen auch, wo dieses seltsame, auf der ganzen Welt wohl einzig dastehende Amt seinen Sitz hat. In London, Southend, Hampton Court Street 112. Von diesem Agitationsamt wurden, nach einem sehr glaubwürdigen Bericht, den die Hessische Landeszeitung über Kopenhagen erhalten hat, die geldlichen Mittel bereitgestellt, welche sowohl bei der Ermordung des französischen Sozialistenführers Jaurès als bei der des russischen Ministers Grafen Witte nötig waren. Aus derselben Geldquelle flossen auch jene Summen, die für die Mordanschläge auf den König von Bulgarien, auf Sir Roger Casement, durch den englischen Gesandten Findlay in Christiania und vielleicht auch bei dem Morde in Sarajevo in Anspruch genommen wurden. Jedenfalls ist es sehr bezeichnend, dass an der Spitze dieses Zweiges des Agitationsamtes, der Mordabteilung könnte man sagen, ein gewisser Major Sussley steht, von dem bezeugt ist, dass er mit dem Major Bruder Tankosic, dem bekannten Anstifter des Mordes an dem Erzherzog Franz Ferdinand, in fortgesetzten Beziehungen stand. Sehr bemerkenswert ist auch die Aussetzung von Kopfpreisen. Ein Fall wurde bereits früher erwähnt, nämlich, dass 1870 die Pariser Loge Henry IV. Auf den Kopf König Wilhelms von Preußen und des Kronprinzen einen Preis von 1 Million Franken aussetzte. Die martinistischen Komitees arbeiteten bekanntlich in Italien mit denselben Mitteln. Genau das gleiche tut aber auch England, und zwar nicht erst seit heute oder gestern, sondern schon seit Jahrhunderten. So setzte England, um nur ein geschichtliches Beispiel der Vergessenheit zu entreißen, auf den Kopf des Thronanwärters Karl Eduard von Stuart einen Preis von 30.000 Pfund Sterling aus, einen Judaslohn, den sich allerdings niemand verdienen wollte. Dasselbe tat aber auch Bruder Lord Kitchener, der für die Ermordung des türkischen Ministers des Inneren, Talat Bey, einen Preis von 20.000 Pfund Sterling, das sind 500.000 Kronen, aussetzte. Diese Tatsache wurde im Verschwörungsprozess von Konstantinopel ausdrücklich festgestellt. Dessen ungeachtet wurde aber Bruder Kitchener von der Vereinigten Großloge von England als Musterfreimaurer gefeiert. Die Massenmorde an Burenfrauen und Kindern in den berüchtigten Konzentrationslagern Südafrikas hatten ihm also in den Augen der englischen Freimaurer ebenso wenig geschadet wie die Anwerbung von Meuchelmördern. Worin also besteht dann noch ein Unterschied zwischen den serbischen Mordbuben und den englischen Freimaurern? Vielleicht aber war diese Tatsache den englischen Brüdern damals noch nicht bekannt. So musste ihnen doch zumindest jene Rolle bekannt sein, welche Bruder Magalhães Lima in Portugal gespielt hatte. Trotzdem aber empfingen sie diesen portugiesischen Revolutionär, der im Besitze des Geheimnisses von dem bevorstehenden Königsmorde war und es auch den französischen Brüdern zur Kenntnis brachte, mit allen Ehren, die ihm als Großmeister gebührten. Sie nahmen ihn ohne jedes Bedenken auf, genauso wie seinerzeit Bruder Garibaldi und unzählige andere Rebellen aufgenommen haben, die bei ihnen Zuflucht, Trost, Beistand und Schutz gesucht haben. Empörung und Aufruhr sind eben keine maurerischen Vergehen. Und wer einen Schlag gegen die Tyrannei, also die Monarchie, führen will, darf sich dabei unter Umständen auch verwerflicher Mittel bedienen. Nur wenn man diese Anschauung, die nicht bloß gelegentlich von Freimaurern geäußert, sondern stets und immer wieder praktisch betätigt wird, als einen allgemein anerkannten Grundsatz der Weltfreimaurerei betrachten und gelten lassen will, erscheint das Rätsel gelöst und alle Widersprüche finden so ihre natürliche und einleuchtende Erklärung.